Hi, hier ist Achim vom PCast. Lust auf noch mehr Podcasts über alle Arten des nicht elektronischen Spielens? Dann schaut auf analogspieler.de vorbei. Hallo und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe des Plotsprengers. Oh Gott, das war laut. Wir haben jetzt endlich den zweistelligen Bereich erreicht. Oh Gott, 10 Plotsprenger. Das ist für manche andere Podcasts nicht viel, aber für uns, die gerade erst angefangen haben, haben wir jetzt eine runde Zahl erreicht. Ich sag doch. Ja, genau. Der heutige Podcast geht um einen Kommentar von Greifenklaue, beziehungsweise Greifenklaue hat in einem Kommentar zu einem Blog-Eintrag von Dennis vorgeschlagen, dass wir mal über Alternate Reality Games sprechen, kurz ARG. Oder ARG. ARG, was auch immer. ARG, da gerade ein dazu. Ja, man kann ganz viele tolle Wortspiele damit machen, so mit ARG, Wohnen oder so. Aha, gut. Das Problem an diesem Podcast ist, ich habe persönlich gar keine Ahnung davon. Und ich tue so? Genau. Darum wird das heute so eine kleine Fragerunde sein. Ich werde den Dennis ein paar Fragen stellen. Er wird sie mir gewissentlich und ehrlich beantworten. Bestem Wissen und Gewissen, ja. Ja, wir haben den Eid schon gemacht. Und dann fangen wir einfach mal an. Dennis, was ist ARG? Ja, ich weiß nicht, ob ich vielleicht erst kurz noch was dazu sagen sollte, warum wir diese Sendung machen. Also der Blogpost. Hab ich gesagt? Ja, der Blogpost ging darum, dass ich dummerweise selber, während ich ein Alternate Reality Game durchgeführt habe, in Cyclopean Citadels, in unserem Blog, unter dem Account eines fiktiven Charakters kommentiert habe. Und dem entnimmt man jetzt schon, ich habe mal ein Alternate Reality Game durchgeführt und deswegen meine Legitimation jetzt quasi hier zu sitzen. Ansonsten schalten die Leute gleich ab, wenn sie mir keine Fachkompetenz zutrauen. Zurück zu deiner Frage. Was ist ein Alternate Reality Game? Als Alternate Reality Game bezeichnet man ein Spiel, das über verschiedene mediale Kanäle erzählt wird oder eine Story erzählt. Ein Spiel im Sinne von, es ist interaktiv, die Spieler beteiligen sich wirklich interaktiv daran, an einer Story, die innerhalb eines bestimmten Erzählkosmos, nennen wir es jetzt einfach mal als Arbeitshypothese, mit verschiedenen medialen Kanälen erzählt wird. Die Alternate Reality Games stammen im Wesentlichen aus dem Marketing. Also es wurden viele erfolgreiche Marketingaktionen, oder okay, über den Erfolg von Marketing kann man immer streiten, es wurden viele Marketingaktionen in den letzten Jahren durchgeführt, die Alternate Reality Games beinhaltet haben. Also ganz bekanntes davon war zu AI, zu dem Kinofilm, oder zum letzten Batman-Teil, zu Dark Knight. Dazu gab es Alternate Reality Games, die den Kinostart begleitet haben oder ihn schon mal vorweggenommen haben. Kommt also aus dem Marketing. In dem Zusammenhang habe auch ich meins durchgeführt. Und das Interessante daran ist eben die Transmedialität. Also Transmedia Storytelling ist so ein Schlagwort, das in der letzten Zeit im Marketing-Fachbereich so ein bisschen herumgeht. Transmedial bedeutet nichts anderes, als dass eben verschiedene Kanäle Teile einer Story erzählen, im Gegensatz zum crossmedialen Ansatz, wo man den gleichen Content in unterschiedlicher Aufbereitung über verschiedene Kanäle streut, ist beim Transmedialen wichtig, dass jedes Medium quasi einen eigenen Substrang erzählt. Also jeder Subplot wird auf einem anderen Kanal vermittelt und durchgeführt. Das kann man einmal wirklich rein erzählend machen, nicht interaktiv, sondern beschallend. Beliebter ist es aber, das Ganze dann wie etwa bei einem Alternate Reality Game interaktiv zu gestalten, sodass die Leute auch die Geschichte miterleben. Okay, und wie macht man das jetzt genau? Wie man das macht? Möchtest du jetzt einen praktischen Erfahrungsbericht oder Beispiele aus der... Beides? Okay, also ich kann einfach mal erzählen, was wir gemacht haben. Wir haben im letzten Jahr einen Buchtrailer gedreht. Ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen schon mal sich einen Buchtrailer angeguckt haben. Das sind immer kurze Filmchen, die versuchen sollen, ein Buch zu bewerben. Meistens ist das ein bisschen Musik im Hintergrund und dazu werden Inhalte. Ich stelle mir da nur gerade irgendwie so alles schwarz-weiß, so Streicher im Hintergrund, die Kamera fährt über einen Tisch und da liegt dieses Buch und dann erscheinst du und meinst so, kennen Sie das? Bist du schon mal völlig falsch entwickelt. den Tisch wird es wahrscheinlich deswegen nicht geben, weil die meisten animiert sind. Das heißt, es müsste ein animierter Tisch sein und reale Schauspieler kommen auch eher selten vor in Buchtrailern. Das heißt, ich würde auch nicht auftauchen. Ach so. Bedauerlich. Infolgedessen haben wir dann, also es ging um eine Jugendbuchreihe. Die Disconnected-Reihe aus dem Kosmos Verlag. Sehr empfehlenswerte Bücher, kann ich wirklich nur empfehlen, mal reinzugucken. Die Bücher behandeln die Geschichte von einer Jugendklique, aus deren Mitte eine Person verschwindet, Jonathan. Und daran anschließend haben wir dann auch unser Alternate Reality Game Findet Jonathan genannt. Es ging darin um einen Erzählstrang. Die Spieler konnten einer Spur folgen, wohin Jonathan möglicherweise verschwunden ist, der dann nach Franken führte in eine zu einer Brauerei. Er hatte sich bei Recherchen, also Jonathan ist ein dänischer Junge, das ist der Kosmos, in dem das Alternate Reality Game spielt, in dem die Buchreihe und damit auch das Alternate Reality Game spielt, hat sich durch Recherchen ist er zu einer fränkischen Brauerei durchgeschlagen und hat ein bisschen bezweifelt, dass deren tolles neues Bio-Bier Milde Beere tatsächlich so bio ist. Ja, und dann sind einige weitere Charaktere aufgetaucht bei diesem Spiel, die alle Informationen hatten und letztlich liefen die Fäden dann zu einer mysteriösen Person, die auch im Erzählkosmos des Buches vorkommt, zu einem gewissen Icarus, der immer bestens informiert zu sein scheint und immer mehr Hintergründe über alles weiß als alle anderen. Und jede dieser Figuren wurde dann von einer Person hinter dem Computer dargestellt. Ja, also Icarus habe ich, ja, das weiß quasi ich, übernommen. Das war mein Part. Ich habe dann auch blöderweise einfach bei Cyclopean Citadels als Icarus kommentiert. Ja, genau. Und die Spieler sind dann auf diesen Icarus gestoßen, haben ein bisschen mit dem interagiert. Der hat ihnen immer wieder Rätsel gestellt. Das ist eine recht beliebte Struktur bei Alternate Reality Games, dass es immer so einen Rätselmeister quasi gibt, der Aufgaben oder sowas verteilt und die Spieler müssen dann, um an die nächsten Informationshäppchen zu kommen, eben diese Rätsel lösen. Ein bisschen was von Schnitzeljagd hat das Ganze natürlich auch. Ja, ich kann mir so nicht ganz vorstellen, wie sie erstmal auf zum Beispiel jetzt dich als Icarus kommen, in welchen Zeiträumen das verläuft und wie das genau gemacht wird. Ist es dann in einem Forum, was über Gesichtsbuch gemacht, über Blogs, über andere Internetseiten oder Social Medias, wie wird das dann gemacht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es gibt da verschiedene Ansätze. Es gibt zum Beispiel den Arc Reporter, das ist eine recht beliebte Website mit einem großen Forum, wo sich Spieler von Alternate Reality Games austauschen. Wir haben als Zentrum unserer Kampagne für die Spielerkommunikation und auch für die Kommunikation mit einem Nicht-Spieler-Charakter, um in Rollenspieltermen zu sprechen, eine Facebook-Seite. Wird da auch jemand dargestellt? Ja, Facebook-Seite war eine aus unserem Team. Ah, okay. Hallo Sabine. Die hat die Facebook-Seite als Liv, ein Charakter aus dem Buch, der auch als Nichtspielercharakter im Spiel jetzt auftrat, verkörpert. Hat die dann sich quasi so ein Fake-Profil erstellt? Wir haben es über eine Seite gemacht. Also Facebook unterscheidet ja in Profile und Seiten. Und wir hatten eine Seite, die heißt, ist auch immer noch zu finden, Findet Jonathan. Und da wurde, wie gesagt, einmal die Kommunikation mit den Spielern geführt. Die Spieler haben wir erstmal so ein bisschen angeteasert, dass sie Interesse daran haben, wie Jonathan denn wohl verschwunden sein könnte. Und dann haben wir ihnen die ersten Infos gegeben, die sie auf Richtung Brauerei brachten. Die Brauerei hat dann sich wenig kooperativ gezeigt, nachdem rauskam, dass es wohl um den Vorwurf manipulierter biologischer Produkte ging. Und die Verbindung zu Icarus haben die Spieler dann über eine Privatdetektivin, die für eine interessierte ökologische Klientel arbeitet, die bis dato nicht genannt ist, hergestellt und sind dann auf Icarus WordPress-Blog gekommen. Also das ist wieder ein anderer Kanal, über den wir gespielt haben. Und auf dem Blog passierte dann die Interaktion mit unserem Antagonisten, scheinbarer Antagonist, Icarus. Und dort kamen dann die Aufgaben, wurden Aufgaben gelöst und letztlich haben die Spieler dann eine Datenbank bekommen mit Recherchematerial, die sie zurückgeleitet haben an die Detektivin und die Detektivin konnte dann ihren Fall abschließen. Die Spieler hatten die Befriedigung, dass sie die Aufgabe von Jonathan zu Ende geführt, für ihn zu Ende recherchiert hatten und diese Spur konnte ausgeschlossen werden. Also man hat am Anfang eben spekuliert, ob die Brauereiermittlungen möglicherweise damit zusammenhängen, dass Jonathan verschwunden ist und das konnte dann ausgeschlossen werden. Es bietet natürlich dann auch die ideale Anknüpfungsmöglichkeit, dass man so ein Spiel eventuell fortführt, also quasi einen zweiten Teil macht und dort eben eine andere Spur oder auch was ganz anderes behagt. Also wir haben zum Schluss einiges positives Feedback bekommen von Spielern und da war auch unter anderem die Frage, ob es denn weitergeht, weil die Frage nach dem Verschwinden Jonathans natürlich nicht geklärt ist. Gut, was ich mir noch nicht, auch nicht vorstellen kann, in welchem Zeitraum läuft es? Machen das die Leute so halt, ja komm, ich bin jetzt gerade in Facebook, ich frage die Liv nochmal und dann schauen wir mal, wann sie antwortet. Oder sag mal, okay, wir machen, treffen uns jetzt hier in Facebook in der Gruppe und dann machen wir das. So wie beim zum Beispiel Pen and Paper Rollenspiel ist es. Also wir haben insgesamt für einen zeitlichen Kontext 5 Wochen gespielt, nur um die zeitliche Komponente mal zu klären. Und die Spieler haben sich eigentlich recht regelmäßig, also täglich ausgetauscht, aber nicht zu fixen Zeitpunkten. Also es würde mich jetzt überraschen, wenn es irgendwie Google Hangouts dazu gegeben hätte oder sowas. Oder wenn sie sich anderweitig ausgetauscht haben. Bei anderen Alternate Reality Games ist es allerdings auch schon vorgekommen, dass die Leute dann irgendwie Stunden oder Nächte lang, je nachdem wie lange sie an einem Rätsel oder sowas saßen, in irgendwelchen Chats abhingen. Das kam schon durchaus auch vor. Ja, was für Rätsel waren das denn zum Beispiel? Wir hatten, ich hatte ja schon von der Brauerei berichtet, also eins unserer besten Rätsel, Sabines Idee, war ein Zahlenrätsel, wo es darum ging, also ein kombiniertes Zahlen- und Buchstabenrätsel, da ging es um einen Fehlertext auf dieser Brauerei-Website und... Habt ihr die auch erstellt? Ja, die habe ich als augenkrebsgefährdende HTML 1.0 Frame-basierte Website gebastelt, ja. Das sollte so richtig schlecht aussehen. Hatte auch eine DEVU-Domain. Ja, also so richtig ultra unprofessionell. Praktikantin Nina hat sich darum gekümmert, dass auch mal Facebook irgendwann realisiert wird und dass es überhaupt einen Twitter-Account gab, der auch ein wichtiger, also quasi einer der Kanäle war. Worauf bezog sich jetzt deine Frage? Was für ein Rätsel das war? Achso, genau. Ein kombiniertes Buchstaben- und Zahlenrätsel. Also sie mussten erstmal aus einem Text auf Zahlen kommen und die Zahlen dann auf einen Fehlertext auf dieser Website anwenden. Den Text hatte Icarus bei der Aufgabenstellung auch mit verlinkt und zitiert. Und sind die Spieler auch tatsächlich draufgekommen. Also man unterschätzt Spieler auch immer, wie schnell und wie gut sie eigentlich auf Rätsel kommen und vor allen Dingen auf Rätsellösungen. Ja, da ist ja so ein riesiger Aufwand dann dahinter, oder? Also Seite erstellen, Twitter-Account erstellen. Ja, also bei unserem ALG gab es jetzt kein Live-Event, kein größeres. Das kommt bei anderen Alternate Reality Games noch dazu. Also ich kann Beispiel für Buchmarketing Alternate Reality Game war etwa Kago für Hoffmann und Campe, für ein Buch über baskische Ethnien. Da gab es ein größeres Alternate Reality Game, wo auch eine Gruppe von Studenten ins Baskenland geschickt wurde und dort mit einem Camcorder Sachen aufgenommen hat. Das ist natürlich schon mal ein riesen Live-Event, veranstaltet von der Berliner Agentur VM People. Und sowas ist dann natürlich nochmal eine ganze Dimension aufwendiger, als wenn man nur Online-Kanäle befüllt, wie jetzt wir. Aber klar, großer Aufwand war es. Ja, aber wenn das Marketing ist, dann betrifft, dann wird doch dieses Marketing doch nur für die Leute, die mitspielen, betrieben. Oder wird das dann veröffentlicht und wird das dann als Werbung gezeigt oder wird das... Oder das ist eben die Grundidee. Die Grundidee dahinter ist, dass du mithilfe von Transmedia Storytelling wirkliche Fans generierst. Also, dass du Leute wirklich dazu bringst, eine Markenbindung aufzubauen, sich mit dem Erzählkosmos, in dem sowohl das Medienprodukt, das beworben wird, wie auch die Werbung, das Alternate Reality Game abspielt, dass die Leute eine wirkliche Identifikation damit aufbauen, wirkliche Fans werden und dann eben als Multiplikatoren fungieren, gerade Leute, die in Online-Netzwerken aktiv genug sind, um mitzukriegen, dass so ein Spiel passiert und sich daran auch zu beteiligen, sind häufig auch gute Multiplikatoren, die also ganz vielen Leuten digitale oder analoge Mundpropaganda zukommen lassen und das ist der Hintergrund und der Grundgedanke des Transmedia-Marketing. Ja, okay. Gibt es auch solche ARGs, die nichts mit Marketing zu tun haben und einfach nur so betrieben werden? Könnte man darunter auch zum Beispiel Forumspiele oder sowas setzen? Naja, Forenspiele sind für gewöhnlich jetzt nicht transmedial organisiert und vor allen Dingen fehlt ihnen so dieser Alternate Reality Aspekt, also der Aspekt, dass man fiktive und reale Ereignisse eben miteinander mischt. Dadurch, dass Spieler über verschiedene Kanäle kommunizieren und auch angespielt werden, stellt sich eben so eine Alltagsintegration quasi her. Also für manche Alternate Reality Games wurden etwa Postsendungen verschickt. Also wir haben auch ein paar Briefe verschickt an Schülerzeitungsredaktionen mit Flyer-Kopien. Andere ARGs haben dafür gesorgt, dass Leute Mäuseknochen vor der Tür finden in einem Paket. Und das bindet die Leute halt ganz anders ein und hat auch wirklich einen, naja, Alternate Reality, also einen Vermischungscharakter von Realität und Fiktion. Ja, das also, fehlt bei Forenspielen. Also gibt es da jetzt welche, die halt nicht über Marketing laufen? Ah ja, richtig, die Frage. Ja, es gab vor kurzem die ein Kickstarter-Projekt, können wir auch verlinken, wo ein Alternate Reality Game zur reinen Bespaßung, also einfach als Event quasi, vorgeschlagen wurde. Ich denke, insgesamt wird, also ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass sich das so als Erlebnisurlaub oder sowas wirklich etabliert. Dafür sind, glaube ich, Alternate Reality Games insgesamt ein bisschen zu teuer. Und ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es wie in The Game, ne? Der Film hat das Genre inspiriert und geprägt. The Game mit Michael Douglas, der Film von 1996 oder wann er erschienen ist. Dass es solche Games gibt, kann ich mir schon als Luxusprodukt vorstellen, aber ich glaube jetzt nicht als Breitbandprojekt. Ja, ich kann mich aber mal erinnern, ich kann auch falsch liegen, dass du mal eins schon mal gespielt hast. Ich glaube, das war aber noch zu Seitenhieben-Zeiten. Na, Seitenhieb ist der alte Blog vom Dennis, der gestern eingestellt wurde. Nein, wird nächste Woche abgeschaltet. Ah, nächste aber Woche. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier hört, sind die Seitenhiebe schon weg. Ja, und da hast du, glaube ich, doch schon mal sowas gespielt. Ja, also ich habe an einem Alternate Reality Game teilgenommen. Das war ein Spiel, ebenfalls von 4M People, zur Werbung für das Buch Ich bin der Herr deiner Angst von Stefan Rother aus dem Rohro Verlag. Da ging es auch um so eine ähnliche, also die Struktur war ein bisschen ähnlich zu unserer. Da ging es auch um Aufgaben, die gestellt wurden, um Rätsel, die die Leute allerdings mit Fotos beantworten mussten, nämlich mit die Lösung quasi auf dem Transparent oder dargestellt oder irgendwie sowas und sich damit fotografieren lassen und das dann abschicken, um den Herrn deiner Angst zu besänftigen. Das war, ich weiß nicht mehr genau, wann es jetzt lief, müsste auch so vor anderthalb, zwei Monaten irgendwie zu Ende gegangen sein. Hm. War eine ganz interessante Erfahrung. Interessante Erfahrung. Ja, weil irgendwie, also vor allen Dingen eine interessante Erfahrung, einfach weil wir parallel zu meiner Teilnahme daran unser eigenes Alternate Reality Game natürlich geplant und konzipiert und auch schon angefangen haben. Das Ach so. War eigentlich so, dass eine spannende Duplizität der Ereignisse. Duplizität. Weißt du, dass Dupa auf Polnisch Arsch heißt? Ich wollte nur irgendwas Dummes sagen, weil Dennis so mit so vielen Fachwörtern um sich schmeißt, dann muss ich ein bisschen das Niveau ein bisschen wieder runtersetzen. Und ich kann auch einfach mal diese Bildungslücke zugeben, dass ich nicht wusste, dass Dupa auf Polnisch Arsch heißt. Ne, siehst du. Auch mal wieder was Neues gelernt. Wieder zurück zum Thema. Es gibt ja zum Beispiel von Das Schwarze Auge, auch von der Redaktion und so weiter, ich weiß nicht, finanziert, zumindest unterstützt, Briefspiele. Mhm. Es gibt ja Briefspiele und die sind ja eigentlich auch transmedial, weil die wirklich mit Briefen gespielt werden, in Foren und die treffen sich alle paar Jubeljahre mal, um quasi diese politischen Ränkespiele dieser Provinzen und Gebiete zu besprechen. Ist das nicht auch Alternate Reality? Zumindest in dem Kosmos von DSA. Also mit Sicherheit kann man, also es ist definitiv ein transmediales Spiel. Ob ich es jetzt wirklich in die Kategorie Alternate Reality Game einordnen würde, das ist halt schon ein relativ fixer Begriff für ein Spiel, das eben über für einen begrenzten Zeitraum auch auf verschiedenen Kanälen eine Story in einem Universum erzählt, das in einem Universum erzählt, das auch anderweitig in anderen Medien noch existiert. Du hast jetzt meistens über AEGs gesprochen, die halt mit Büchern zu tun haben. Hast du da irgendwann andere erlebt, die zum Beispiel ein Spiel, ein Film oder ein Spielzeug oder sonst irgendwas beworben haben? Ja, also zum Thema Spiele, es gab für Halo 2 ein Alternate Reality Was, Game. Echt? Ja, I Love Bees. Das ging, da ging es um Bienen, da gab es, glaube ich, auch so Real-Life-Artefakte. Leute haben Honigtöpfe zugeschickt bekommen. Okay. Und solche Geschichten. Ich hab's nicht genau verfolgt. Es gibt da irgendwo online eine Zusammenstellung. Was hat Bienen mit Halo zu tun? Das kann ich dir nicht sagen. Ich hab's nie gespielt. Ich weiß es nicht. Ich habe nur bei meinen Recherchen für die Vorarbeiten für unser Alternate Reality Game was davon gelesen. Ich kann mal suchen, wo es das noch gab. Ich habe ja schon erwähnt, dass es zu AI was gab. Zu Musik gibt's auch Sachen. Nine Inch Nails haben ein Album, Year Zero, glaube ich, war das, damit beworben mit einem Alternate Reality Game. Was gab's noch? Also Buchprojekte haben mich einfach am meisten interessiert. Da gibt es auch amerikanische Vorbilder. Der ganze Trend stammt natürlich aus den Vereinigten Staaten, wie so viele mediale Trends, das ist klar. Ja, aber es gibt es für alle möglichen Medienformen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, hier das Miracle Mile Paradox oder sowas ist jetzt ein wirklich zu Unterhaltungszwecken gestartetes Alternate Reality Game. Ich weiß nicht, über welchen Zeitraum das genau laufen wird, das sich über Kickstarter finanziert hat. Interessant. Haben wir es immer wieder beim Kickstarter. Ja, weil irgendwie habe ich davon nie was mitbekommen. Das ist selbst für solche größeren Sachen, weil ich sage, nein, in Schnells, die sagen ja jeden was. Halo 2, wer Rollenspiele spielt, wird wahrscheinlich auch ein bisschen PC-Spiele spielen und dadurch das auch irgendwie kennen. Das bekommt man ja überhaupt nicht mit. Ja, wahrscheinlich hier in Deutschland nicht. Ne? Das ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob damals, also ich weiß jetzt nicht, wann kam Halo 2 raus? Das könntest du wissen. Weiß nicht, gute Frage, Anfang 2002, 2004, irgendwas in der Ecke. Ja, damals war vielleicht die Vernetzung einfach mit der deutschsprachigen Gamer-Szene nicht so. Ich kann da nur spekulieren, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist aber interessant. Also wovon man was gehört haben könnte, wäre das Dark Knight. Nein, auch nicht. Alternate Reality Game. Also da ist auch, das hatte auch wieder strukturelle Ähnlichkeiten mit unserem, in dem ein sehr starker Antagonist im Vordergrund stand, nämlich der Joker. Da haben sie auf der San Diego Comic-Con Geldscheine mit Jokers Gesicht verteilt und das war quasi so das erste Rabbit Hole. Mein Gott, wir haben über die wichtigsten Begriffe eigentlich noch gar nicht gesprochen. Diese Geldscheine waren Rabbit Holes, also Anlehnung an Alice in Wonderland. Rabbit Holes sind die Einstiegstore aus der Realität in die fiktive Welt des Alternate Reality Games. Mhm. Ja, und diese Geldscheine waren eben ein klassisches Rabbit Hole, genau wie die Mäuseknochen, die man vor der Tür findet, oder der Brief an die Schülerzeitungsredaktion oder sowas, die Leute einfach in diese Welt ziehen. Das kann am Anfang des Alternate Reality Games oder sogar schon im Vorfeld passieren. Das kann aber natürlich auch während des Spiels passieren. Spieler können selber als Multiplikatoren zu Rabbit Hole-Verteilern werden, und solche Geschichten. Da wurden die Leute dann bei dem Dark Knight Alternate Reality Game von den Puppet Masters, um einen zweiten Begriff zu klären. Puppet Masters sind die Leute, die das Ganze leiten, sind die Spielleiter quasi, durch die halben Vereinigten Staaten geschickt, sowohl online wie analog und real und offline, und haben dort dann immer weitere Hinweise gefunden, haben, glaube ich, auch irgendwie Handys gefunden, die in Bäckereiprodukten eingebacken waren, über die sie dann Anrufe bekommen haben. Und das war alles einfach die Vorfeldkampagne, ich glaube anderthalb Jahre vorm Kinostart oder sowas hat es begonnen, für The Dark Knight. Das klingt ja richtig geil. Kostet dann sowas eigentlich was? Nein, Teilnahme kostet gar nichts. Das ist eine Marketinggeschichte. Die Leute hatten sogar noch die Möglichkeit, sich gratis IMAX-Karten dafür zuschicken zu lassen. Also die Leute sind auch noch gratis ins Kino gekommen. Krass, also das habe ich noch nie so richtig mitbekommen. Das klingt aber ziemlich interessant. Sag mir mal Bescheid, wenn irgendwas so buchmäßig in der Nähe ist, dann mache ich gerne mal mit. Du kannst dich einfach unter folgedemkaninchen.de registrieren. Da sag kannst mir du Bescheid. Bei den Alternate Reality Games der VM People mitmachen. Okay, sag mir einfach Bescheid. Ich pack auch in den Artikel, wenn ich den Podcast hier veröffentliche, tausend in einen Link rein zu genau diesen Websites. Und weiterführende Informationen zur Terminologie, die jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ja, das sind lustig, vor allem, weil die so lange gehen. Und man kann sich damit so schön nebenbei beschäftigen, wenn man irgendwie gerade, ja, jetzt mache ich was für das ARG und dann... Genau, und wenn man gerade nichts zu tun hat, kann man sich da auch voll drauf konzentrieren. Also die meisten Alternate Reality Games bieten genug Content, auch im Sinne von, dass die Kommunikation zwischen den Spielern jetzt zum Content wird. Mhm. Also es ist eigentlich immer irgendwie was los, du kannst immer mit Leuten über das Spiel oder auch außerhalb vom Spiel kommunizieren, lernst noch neue Leute kennen, also der soziale Aspekt ist ziemlich wichtig dabei, logischerweise. Es geht ja eben darum, Multiplikatoren zu finden und dafür zu sorgen, dass deine echten Fans eben deine Message rüberbringen. Das ist der Marketing-Hintergedanke. Ja, kannst du dir vorstellen, dass es in Deutschland einen Aufschwung bekommt oder wird es immer so ein Nischending sein? Weil in Amerika scheint das ja ein bisschen größer zu sein, zumindest unter bestimmten Gruppen. Ich habe keine Ahnung, ob man in 8 Jahren überhaupt noch Alternate Reality Games machen wird oder ob man dann eine andere Form von Storytelling gefunden haben wird, aber ich glaube, dass auf jeden Fall Storytelling als Werbung, als Marketing funktioniert. Darüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und ich glaube sehr, dass Content und Werbung extrem zusammenwachsen müssen, dass Content Werbefunktionen übernehmen muss und dass gute Werbung einfach guter Content ist. Und was gibt's besseren für einen besseren Content als Spiele? Ja, stimmt. Weil ich kenne sowas nur immer zum Beispiel für Filme. Ich glaube, für Cloverfield gab es eine Website. Nee, es war nicht für Cloverfield. Das war für irgendein Spiel oder sowas. Und da wurde eine Fake-Website dafür gemacht, die quasi so halt das quasi Rabbit Hole war. Aber dieses Spiel war nur innerhalb des Internets, also das war jetzt nicht so, dass man da jetzt Briefe zugeschickt bekommt, sondern hat so quasi in diese Welt eingeleitet und war quasi eine Website aus dem Film. Es wurde mit Cloverfield 2, glaube ich, in Verbindung gebracht, war aber irgendwas anderes, war da für irgendein PC-Spiel, schlag mich nicht tot, wenn ihr es wisst, ich weiß es gerade nicht genau. Also sowas in der Art kenne ich halt bloß, dass man zum Beispiel Fake-Websites erstellt werden. Na, ich hatte ja von unserer Fake-Website, habe ich ja schon erzählt. Ja, eben, oder für einen Film. Aber das wird wahrscheinlich dann nur in Amerika nachverfolgt und hier in Deutschland sieht man einfach nur die Website und denkt sich, aha, was ist denn das? Ja, Websites sind sehr beliebte Rabbit Holes, logischerweise, ne? Ja, also, klar. Die ziehen halt Leute, die über die, was weiß ich, man spoilt in irgendeinem Trailer oder sowas die eine kleine Information oder sorgt dafür, dass irgendein Video einfach sich viral verbreitet, indem sich ein kleiner Hinweis irgendwie befindet und das nutzen die Leute dann, um weiter zu recherchieren, googeln irgendeinen Begriff mal und stoßen. Es erinnert mich auch irgendwie so an solche kleinen Sachen, wie zum Beispiel in manchen Serien werden auch Websites genannt oder sowas die an sich nicht existieren, aber von den Machern dann ins Netz gestellt werden, so als Fake-Website. Ich habe es halt leider auch schon erlebt, dass sich Bücher, also gerade Buchmarketing ist der Bereich, mit dem ich mich beschäftige, dass Bücher irgendwelche URLs nennen, irgendwelche Websites auflisten, die dann nicht existieren. Und ich frage mich jedes Mal, wie kann man als Verlag, selbst wenn es eine Übersetzung ist, wie kann man als Verlag diese Marketingchance übersehen und einfach ignorieren? Das verstehe ich immer wieder nicht. Ja, ich kenne zum Beispiel How I Met Your Mother, da hat der Barney Stinson irgendeine Website genannt und wenn man auf diese Website geht, existiert die wirklich. Mhm. Natürlich ist es nur halt eine tote Website, da kann man jetzt nicht großartig draus machen, aber sie existiert, sie ist erstellt. Auch irgendwie so eine Art von Marketing. Es ist vor allen Dingen auch eine Form von Transmedia, ne? Also diese Website, die im Buch, im Film, im Spiel eine Rolle spielt, gibt's auch real. Und ist auf verschiedenen, erzählt dann eben über einen anderen Kanal, in dem Fall irgendwie die gleiche Story oder ist Teil dieser gleichen Storywelt, aber die kann man ja auch einfach für ein Alternate Reality Game etwa als Rabbit Hole oder anderweitig transmedial benutzen, um einen Werbeeffekt zu generieren. Klingt schon interessant. Also mir fallen jetzt gerade keine Fragen ein. Wenn euch Fragen einfallen, ihr wisst, Comments. Dennis wird sie wieder gewissenhaft, ehrlich und so weit und wie so weit sofort beantworten. Muss ich dann nochmal den Eid ablegen? Ja. Vor der ganzen Community. So ist das, ne? Eidsegen. hast du noch irgendwas zu sagen dazu? Macht mit bei Alternate Reality Games. Es macht Spaß. Öffnet euch, falls ihr Verlagsprodukte anbietet und etwa ein Rollenspielverlag seid, neuen Marketingmöglichkeiten im Social Web. Ja, so wahnsinnig viel mehr zu sagen habe ich eigentlich nicht. Bestimmt habe ich über die Hälfte vergessen. Ich bin in dem Thema auch einfach zu tief drin, um noch so die Einsteigerperspektive zu kriegen. Aber deswegen war es, glaube ich, gut, dass du mir einfach Fragen gestellt hast. Ja, weil ich habe darüber ja gar keine Ahnung. Ich habe sowas nie mitgemacht, aber jetzt bin ich da irgendwie ein bisschen heiß drauf. Freut mich. Ja. Dann hoffe ich, dass es unseren Zuhörern genauso geht. Ja, also es hat jetzt ja nicht, ist ja so eine Art von Rollenspiel, Aber so hundertprozentig analoges Spielen ist, nee, es ja ist kein, auch. Es ist kein Rollenspiel, weil die Spiele übernehmen ja keine Rollen. Also eigentlich übernehmen nur die Puppet Master Rollen. Es ist quasi ein. Wir sind aber ein Rollenspiel-Podcast. Es ist ein Live-Rollenspiel, bei dem aber nur die SL-Rollen übernimmt und alle anderen sich selber spielen. Du hast uns noch gerettet jetzt. Na gut, also dann würde ich sagen. Ja, außerdem hatten wir ja eindeutig die Legitimation, darüber zu berichten, nachdem das in den Kommentaren angefordert wurde. Ja, stimmt. Da hast du recht. Ja. Also im Jahr Parallelen zum Rollenspiel gibt es auf jeden Fall eben durch diese Puppet Master SL-Struktur etwa Handouts. Ne? Also Handouts. Viele der Rabbit Holes kannst du auch einfach als Handout betrachten. Ne? Das stimmt, ja. Na gut, dann sind wir jetzt mal am Ende unseres 10. Podcasts. Meine Ohren. Ja, genau. Am Ende unseres 10. Ich habe nicht Podcast gesagt. Ist das mir egal oder ist mir das egal? 10. Podcast? Nee, das. Ich dachte, das hat's jetzt irgendwie nicht gebracht, ne? Nee. Ich dachte, du wurdest schon konditioniert. Nee, bei der Konditionierung spielt ja auch immer der Kontext eine gewisse Rolle und der war jetzt da nicht gegeben. Ich habe eindeutig gemerkt, dass du mich teasern wolltest. Naja. Man kann dich auch beim 10. Podcast. Oh, verdammt, das hat nicht funktioniert. Na gut, dann sage ich. Ich habe mich ausgeheult. Im positiven Sinne. Du hast dich ausgeheult. Ja. Gut, ja, wir versauen wieder das Ende, so wie jedes Mal. Ja, natürlich, aber das ist auch einfach medienspezifisch, oder? Also das macht man im Podcast einfach. Das Ende versauen? Man zieht das Ende unnötig in die Länge. Um noch ein paar Zeitchen hinzukriegen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nur, weil man nicht weiß, wie man aufhören muss. Ja, kennt ihr das auch? Also habt ihr bei eurem Podcast auch so das Problem, dass ihr nicht weiß, wie beendet? Oder spielt ihr das vor? Wir haben nämlich keine Ahnung. Man bräuchte einfach so eine Schlussformel, so wie bei der Tagesschau oder sowas. Was sagen die überhaupt? Tschüss. Und jetzt geht's zur Wettervorhersage. Ja, und jetzt geht's zur Wettervorhersage.